Also ich habe schon Regina auf der Redeliste, aber bevor sie anfängt, nehme ich mir jetzt das Recht darauf, als Moderatorin gleich selbst was dazu zu sagen. Also ich finde den Vortrag von Stefan sehr aufschlussreich, habe jetzt aber nur mit drei Sachen ein bisschen Probleme, sind teilweise Kleinigkeiten, die aber vielleicht gar nicht dann so klein sind, weil ich denke, dass man es tatsächlich schon sehr genau nehmen muss. Also die erste Sache ist halt die Definition des Eigentums. Also der Stefan hat ja dann schon angedeutet, dass man das eigentlich historisieren muss und dass es in der kapitalistischen Form halt bedeutet, vor allen Dingen Privateigentum an Produktionsmitteln, was bedeutet Fabrik, Maschinenanlagen und so weiter und so fort. Und ich finde es sozusagen eher ein bisschen verwirrend, wenn man dann Urheber Privateigentümer nennt. Weil Urheber sind zumindest aus meiner Sicht nicht gleichzeitig kapitalistische Privateigentümer. Das finde ich insofern wichtig, die Unterscheidung zu machen, weil wir hatten ja schon bei unserem ersten Treffen so ein bisschen das Problem, dass es Leute gibt, die eben zum Beispiel als Schriftsteller, sonst irgendwas, Journalisten arbeiten und die eben nicht einsehen, dass sozusagen ihre Produkte der Arbeit frei sein sollen. Sie sind aber aus meiner Sicht keine kapitalistischen Privateigentümer. Oder auch das Problem, dass sozusagen Softwarearbeiter, die ja eigentlich auch Urheber sind oder Erfinder in Firmen, ihr Recht als Urheber oft abgeben müssen, durch zum Beispiel eine gesetzliche Regelung des Arbeitnehmererfindungsrechts. Also sozusagen ihr Recht als Urheber wird da meist aufgehoben und sie können es gar nicht durchsetzen in der Firma. Ne? Das finde ich also ist ein wichtiger Punkt. Die zweite Sache, die ich noch ganz recht wichtig finde, ist, dass ich völlig damit übereinstimme, was Stefan Meritz sagt, dass sozusagen hinter der Warenform und so weiter vor allen Dingen immer erstmal die soziale Form der Produktion steckt. Und das muss man, glaube ich, auch genau nehmen. Deswegen finde ich, kann man auch nicht sagen, dass es sozusagen eine soziale Beziehung zwischen dem Nutzer und dem Gut gibt, weil es meines Erachtens soziale Beziehungen nur unter Menschen geben kann. Die sind halt gesellschaftlich und sind keine Beziehung zu irgendeinem Ding, zu einem Produkt oder so. Auch wenn natürlich das Produkt, also der Charakter eingeordnet werden muss innerhalb der Produktionsform. Das nur nochmal so als kleiner Hinweis. Dann hatte Stefan noch in seinem Vortrag, jetzt aber nur schriftlich, das hat er anders möglich ausgeführt, solche Dinge wie die Grenzen der stofflichen Reproduktion sind erreicht. Die sind natürlich nicht erreicht, das wäre ja schrecklich, also weil dann, wovon sollten wir denn morgen das ist echt ein bisschen stimmt. Ja, aber dann, ich finde, das muss man auch immer präzise darstellen, auch in schriftlicher Form und genau sagen, was damit eigentlich gemeint ist. Weil technische Entwicklung wird weitergehen, wie du selbst sagst, wir brauchen weiterhin eine bestimmte technische Infrastruktur und wir brauchen auch weiterhin Maschinen irgendwie, um zu überleben. Nur, dass sich die Form, wie jetzt sozusagen produziert wird, durch natürlich Software als Produktionsmittel geändert haben. Genau, ich glaube, das war erstmal das Wichtigste und dann Regina jetzt. Mir ist einfach nur spontan eingefallen, dass mit dem Nichtkopieren von mit der Nichtkopierfähigkeit von stofflichen Produkten, das wird sich in ein paar Jahren erledigt haben. Die aktuellen Vorgänge im Bereich Biotechnologie laufen im Prinzip genau darauf hinaus, stoffliche Produkte zu schaffen, die sehr wohl sich kopieren können. So was machen sie dann sogar freiwillig oder reinigen zu füttern. Also, das hört sich jetzt ein bisschen fies an, aber wenn wir uns einfach überlegen, tatsächlich geforscht wird daran, lebensfähige Organismen mit einer bestimmten Fähigkeit auszustatten. Diese Fähigkeit wird dann kommerziell genutzt und als Ware verkauft. Und diese Organismen, die lebensfähig sind, kopieren sich selber. Also da werden wir das Problem nochmal kriegen. Machen Pflanzen schon immer? Naja, sicher, klar. Pflanzen werden ja auch als Patente mittlerweile genommen und damit haben wir auch. Aber, also das war nur so eine Randanmerkung, dass auch dort diese scheinbare Gesetzmäßigkeit, dass eben stoffliche Güter nicht kopierfähig sind, eben doch nicht für alle zutrifft, sondern dass man da auch hinkommt, dass es sowas geben wird. Wenn das jetzt weitergeht. Hannes? Es gab einen Hannes. Ja? Wer war vor Hannes? Oder? Also direkt dazu, also es gibt da ganz unterschiedliche Ideen. Also ich persönlich weiß jetzt noch nicht so viel über die biologischen Tiere, die einem die Haushaltsgegenstände irgendwie herstellen. Aber es gibt schon, also im Bereich der 3D-Drucker nennt man das halt einfach, das sind halt einfach Maschinen, denen man Kunststoffe, Metalle und so ein Krams gibt als Rohstoffe. Und die fräsen oder lasern oder kleben die dann zusammen und schaffen dann damit halt so normale Haushaltsgegenstände. Wobei, also ich denke schon, dass wir das irgendwann haben werden, also dass jeder Haushalt irgendwie so eine Maschine hat, aber das ersetzt trotzdem nicht industrielle Massenproduktion. Also darüber muss man sich völlig im Klaren sein. Wir werden immer industrielle Massenproduktion haben und die wird auch, wenn sie effizient sein soll, immer irgendwie zentral kollektiv geregelt sein. Also das glaube ich zumindest. Ja genau, also ich wollte im Grunde das teilweise sagen, dass du jetzt schon gesagt hast, nämlich, dass es zwar Verbraucher und sowas halt gibt, aber ich glaube auch, die haben Potenzial, diese, sagen wir mal, On-Demand-Produktion, dass man halt eine Maschine anwirft, die einem was richtet, was man haben will, ohne dass man viel dafür tun muss, aber es ist klar, dass es nicht alles auf diese Weise hergestellt werden kann und das ist halt, wo ich mich dann beschäftigt habe, ist halt immer das Interessante, also was macht man denn, wenn es nicht, also freie Software kann man kopieren, einige Dinge kann man dann vielleicht auch quasi auf Knopfdruck produzieren, aber auch dafür braucht man Ressourcen. Wie geht man damit um? Wie werden die Ressourcen verwaltet und geteilt? Und eben, was macht man mit den Dingen, die nicht so automatisch hergestellt werden können? Oder was macht man mit Aufgaben, soziale Aufgaben, Dienstleistungen, die halt organisiert werden müssen? Wo meine Idee ist im Grunde ja, wie bei freier Software arbeitet man zusammen und man teilt sich halt die Arbeit auf, was bei. Und jeder macht ein bisschen was, wie man muss halt zu viel machen. Und die Dinge werden halt geteilt, verfügbar gemacht. Ja, und ich denke, es wird immer Dinge eben geben, die man auf diese Weise gemeinschaftlich bei sozialer Vereinbarung teilen muss. Damit beschäftige ich mich. Also, der Marc, ich habe ein Buch, ich habe mehrere Exemplare meines Buchs hier, das können wir mal rumgeben. Also, wer das nachlesen will, was ich da betreibe, das ist die Dauer. Das kann man bei mir kaufen, ich habe Exemplare hier. Man kann es aber auch im Internet runterladen. Ich weiß nicht, wie man Teilform.de, was Stefan eingeblendet hatte, dann auch. Hier kann man hier oder auf meinen Nutzernamen Christian Liebkes-Thema kommt man zu dem Link, dass wir dann eigentlich auch wieder etwas machen. Ich sage jetzt ist nochmal Lorenz Daniel, kannst du ja schon mal vielleicht eine Zwischenantwort geben, dann machen wir noch Lorenz. Naja, also ich fand es auch sehr interessant, ich wollte auch viel lernen hier und ich finde diesen Aspekt mit dieser Bierproduktion. Das ist ja in der gewissen Weise historisch keine neue Idee. Also wenn wir jetzt wirklich anarchistisch und sonst was Konzept, also herrschaftsfreie Gesellschaftsorganisierung ist jetzt, worum es da ja geht, also oder ein kollektives oder in einer Kommune produzieren und herstellen, das sind ja insofern kein neuer Gedanke, sondern sehr alt. Wir gehen jetzt auf vielleicht moderne Technologien und Gesellschaftsformen übertragen. Und das meinst du, glaube ich, auch mit dieser Grenze, die erreicht ist, dass die Idee dieser freien Zusammenarbeit, die jetzt eben nicht stoffgebunden funktioniert, eben die Grenze zur stofflichen Welt überschreiten will, glaube ich, das zumindest verstanden. Also, dass man die zurückholt, quasi eben das Real Life. Wobei, das war ja sehr abstrakt und ich finde es auch theoretisch jetzt, sagen wir mal, klingt es erstmal super, aber natürlich unheimlich kompliziert auf verschiedensten Ebenen, was die Organisierung und Umsetzung geschweige denn die Durchsetzung angeht. Also, und auch wirklich dann frage ich, ob du wirklich alle Prozesse, eben jetzt abgesehen auch von einer Fließband oder einer Massenproduktion, ne, also allein die Vorstellung, dass in diesem Computer Ding wie hier irgendwie in so einer Peer-Produktion entsteht, ja, in der Menge, die sie nachgefragt wird, wie sie zurzeit sind. Ne, also, ich weiß, es gibt mittlerweile eine Milliarde PCs auf der Welt, oder geht man von aus, oder sind mal hergestellt worden. Also mir ist vorzustellen, dass so ein Produkt in einem Peer-Prozess, wie jetzt eine Software, wo Leute eben ihren Teil zu beitragen, kann ich mir jetzt gar nicht, wie man es überhaupt logistisch oder sonst was vorstellen kann. Also wo, also kann man, wäre jetzt so eine Frage oder eine Idee, oder geht ihr davon aus, dass man eben eine Wirtschaftsform entwickeln kann oder eine Gesellschaftsform, die eben alle Produkte auf einer Peer Industrie oder wie auch immer die Welt herstellt. Vielleicht noch Daniel, dann kannst du mal. Ja, meine Frage geht auch in eine ähnliche Richtung. Also wir hatten jetzt gerade das Beispiel mit diesen 3D-Druckern und ich habe auf verschiedenen anderen Konferenzen da auch schon Leute das mit vollem Enthusiasmus präsentieren sehen, quasi als die Überwindung des Kapitalismus. Und da rede ich halt auch meine Zweifel, so schön ich das finde. Also die Vorstellung, ich kann mit irgendwelchen Designern in New York mir das Rezept, wie ich jetzt eine Designertasse ausdrucken lasse, kann ich mir da also frei austauschen, kann mir dann meine eigene Designertasse drucken. Es ist irgendwie auf so einer spielerischen Ebene, die auch ganz klar sehr exklusiv ist und irgendwie nur denjenigen zugänglich ist, zumindest noch, die über diese Technologien und das Wissen verfügen. Und ja, dann ist meine Frage wieder noch in eine ähnliche Richtung gehen wie die von Lorenz. Lässt sich diese wunderbare Idee von Bioökonomie, dass sich die verallgemeinern auf unsere reale Wirtschaft? Ja, das ist die These. Also jetzt zu den Fragen, ich versuche die kurz durchzugehen. Urheber sind nicht privatkapitalistische Privateigentümer. Ja, natürlich, habe ich auch nicht gesagt. Ich habe gesagt, Urheber sind Privateigentümer ihrer Produkte. Und das legt das Urheberrecht so fest. Und ich finde, das sollten wir auch einfach so zur Kenntnis nehmen, weil sind die Rechtsumgebungen, in der wir uns bewegen. Der Begriff, unter dem das verhandelt wird, ist eben geistiges Eigentum. Das ist sozusagen die Rechtfertigungsseite. Und die juristische Seite heißt eben Urheberrecht. Und da gibt es das Urheberpersönlichkeitsrecht und es gibt das Verwertungsrecht. Das sind die beiden Teile. Deswegen habe ich das versucht, so differenziert auch darzustellen. Das hat nichts damit zu tun, jetzt irgendwie zu sagen, das sind Kapitalisten oder sowas. Darum geht es nicht, sondern es geht wirklich darum, zu verstehen, wie Güter in dieser Gesellschaft behandelt werden, damit sie Warenform annehmen können. Und das betrifft natürlich auch Urheber, die jetzt meinetwegen ihre künstlerischen Produkte verkaufen wollen. Und denen sind wir unterworfen und unterliegen denen. Und wir vielleicht den Kapitalismus nicht wollen, wie alle die ihn wollen. Nicht? Also deswegen müssen wir da differenziert sein. Also nicht kapitalistisches Privateigentum, das ist nochmal eine andere Frage, eine andere Dimension, wo man dann allerdings genau hingucken muss. Also sozusagen als Unternehmer Arbeitskraft zu kaufen und dann die Arbeitskraft zu verwerten, Mehrwert abzuschöpfen und so weiter, ist einfach was anderes als jetzt als Urheber meinetwegen ein Musikstück dann zu vertreiben und dafür irgendwie Geld zu kriegen und dann vor der Frage zu stehen, wie mache ich das jetzt? Nutze ich jetzt das Verwertungsrecht, mache es knapp und versuche darüber an Geld ranzukommen oder gebe ich es als unter meinetwegen Creative Commons frei, erziele einen Werbeeffekt und kriege darüber T-Shirts verkauft oder was auch immer. Das sind mögliche Umgehensformen im Kapitalismus mit der Tatsache, dass die Güter diese Charakteristik haben, wie ich sie versucht habe darzustellen. Also sozusagen, ich versuche das ganz unempathisch, analytisch darzustellen und keine guten und schlechten Handlungen erstmal zu identifizieren oder so. Also quasi die ethische Ebene, wie man das jetzt beurteilt, erstmal in den Hintergrund zu schieben, sondern erstmal nur zu verstehen, was der Fall ist. Soziale Beziehungen zum Gut, naja, natürlich haben nur die Leute untereinander soziale Beziehungen, aber mir ging es um die Dekonstruktion des Fetischismus, der da drin steckt, insbesondere bei der Warenform, um einfach wieder deutlich zu machen, es geht um die sozialen Beziehungen und nichts anderes. Und es geht nicht so sehr darum, jetzt zu sagen, wir machen aus dem Privateigentum jetzt meinetwegen staatliches Eigentum. Das wäre jetzt einfach nur, finde ich, eine kurzschlüssige Reaktionsweise auf bestimmte Krisen. Sondern ich finde, es geht darum zu erkennen, Privateigentum, dahinter steckt eine soziale Beziehung. Wie sieht die aus? Das ist eine bestimmte Produktionsform. Wie wollen wir sie haben? Wollen wir weiter diese privateigentümliche Produktionsweise dann unter staatlicher Regie haben? Nein, sag ich. Da weiß ich nicht, nichts ändert. Nichts wesentlich ändert. Ich möchte aber was wesentlich ändern. Und deswegen sozusagen lasst uns direkt gucken auf die sozialen Beziehungen und lasst uns neue soziale, produktive Beziehungen konstituieren, herstellen, um zunächst mal Wissensgüter zu schaffen und dann irgendwann auch stoffliche Güter zu schaffen. Dass das nicht trivial ist und super viele Widersprüche aufwirft und soziale Kämpfe produzieren wird, liegt völlig auf der Hand und die Kämpfe laufen ab. Nicht unbedingt bei uns, aber meinetwegen in Indien, wenn es darum geht, wenn die Bauern ihr Saatgut verteidigen, etc. pp. Die ganzen Diskussionen hängen da dran. Ja. Aber es ist sozusagen ein Vorschlag einer etwas anders gearteten politischen Strategie, in der dann in der Tat so politische Parteien wie die Linke eine etwas andere Rolle bekommen würden. Mehr, also hat das jetzt diese vierte These eben mehr, weniger Macher und Steuerer, mehr hin zu Ermöglicher oder eben nicht, also ich hätte es gerne als Ermöglicher. Also wenn die Linke zum Beispiel an vielen Stellen als Ermöglicher von sowieso vorhandenen sozialen Bewegungen auftreten würde, die freie Güter in die Welt setzen, dann werde ich sie wieder wählen. Sonst nicht. Naja, Scherz hängt noch von ein paar anderen Sachen ab. aber diesmal habe ich sie gewählt. Nicht die Piraten. Okay. Nicht Kopierbarkeit von stofflichen Gütern und so weiter, 3D-Drucker, ich glaube, da kam es in der Diskussion schon. Ja, tolle Sache, aber wird den Kapitalismus nicht überwinden, sondern sozusagen nicht auf der stofflichen Seite passiert die Verallgemeinerung, sondern auf der sozialen Seite. Da muss die Verallgemeinerung passieren, und wenn wir Postkapitalismus, wie immer man das nennen möchte, denken wollen, müssen wir auf der sozialen Seite anfangen zu denken. Wie sind die sozialen Beziehungen nach dem Kapitalismus beschaffen und wie produzieren wir in diesen neuen sozialen Beziehungen unsere Lebensbedingungen? Der Kapitalismus macht das in einer ziemlich scheiß Weise. Viele sind ausgeschlossen, es werden immer mehr ausgeschlossen, es ist alles klar. Aber wir werden das nicht verändern, indem wir einfach nur bestimmte Macher austauschen, sondern wir werden es nur verändern, wenn gleichzeitig die Produktionsweise verändert wird. Also dieses Thema Produktionsweise verändern, was das eigentlich heißt, müsste jetzt kommen, aber machen wir ein andermal. Peer-Produktion, natürlich, genau, das ist die Antwort. Eine mögliche Antwort, Verallgemeinerung der Peer-Produktion. Wobei ich Wert legen möchte darauf, dass Verallgemeinerung der Peer-Produktion kein Patentrezept ist. Also ihr werdet in Christians Buch, was ich dringend empfehlen kann zu lesen, ihr werdet in Christians Buch immer wieder den Hinweis finden, liebe Leute, das ist kein Patentrezept. Ich wollte jetzt nicht sagen, wir müssen jetzt das so und so sozial organisieren. Also er macht übrigens ein Konzept für die ganze Welt. Nicht? Es ist nicht nur ein, so ist schon Gesamtlösung. Ne? Aber es muss nicht so sein, sondern sein Anspruch war, und das finde ich ganz richtig als Diskussionsbeitrag, ich möchte zeigen, dass es geht, mit Peer-Produktion Computer herzustellen und eine weltgesellschaftliche Organisation von Produktion hinzubekommen. Jenseits von Ware und Kapitalismus. Und das hat er in dem Buch gemacht. Und jetzt kann man es quasi immanent kritisieren. Haut nicht hin, aus den und den Gründen. So eine Diskussion gibt es. Dann gibt es noch andere Diskussionsbeiträge, die sagen, ja, das ist nicht wirklich viel weiter als Kapitalismus. Und dann gibt es Diskussionsbeiträge, die sagen, das ist ein erster Schritt raus aus dem Kapitalismus. Aber auch noch nicht das Ganze. Wäre meine Position. Und so, gibt also verschiedene Diskussionsbeiträge. Wenn wir das sozusagen mehr in die Linke reinkriegen würden, das Thema Gemeingüter. Achso, dazu noch eine Buchempfehlung. Die politische Konkurrenz ist schon ein Stück weiter. Böll-Stiftung hat das rausgegeben. Linke sollte sich dieses Buch dringend anschaffen und verteilen und alle sollten es lesen. Da sind nicht nur gute Beiträge drin, aber da sind wichtige, sehr wichtige Beiträge für die Debatte in den nächsten Jahren, vielleicht nächsten 10 Jahren oder so drin. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass dieses Thema der Gemeingüter zukünftig wichtiger wird. Und ich fände das natürlich klasse, wenn die Linkspartei sozusagen der Anwalt der Gemeingüter werden würde und aus der Dichotomie von Privateigentum und Staatseigentum rauskommt. Sie würde sich selber mehr Handlungsmöglichkeiten verschaffen, wenn sie das täte. Vielleicht kann man ja gleich im Anschluss hier dann mal überlegen, ob wir als digitale Demokratien ja, was auch immer, Kongress oder Veranstaltungen zu dem Thema Gemeingüter organisieren, finde ich total wichtig und super und sollte 2010 klappen, oder? Okay, weil wir ja auch noch diskutieren wollten wegen dem Positionspapier, würde ich vorschlagen, weil es noch Meldungen gab, jetzt eine letzte Runde zu machen. Dann kann Stefan nochmal die letzte Möglichkeit darauf zu antworten. Dann kann man noch kurz, es ist nämlich schon um eins, vielleicht wegen dem Positionspapier überlegen, vielleicht zumindest eine Gruppe, die das vielleicht auch aufnimmt, den Vorschlag, und dann essen gehen. Ja? Also zuerst hatte die Hannes gemeldet. Sie erst mal jemand anderes vor. Ja, dann war das, habe ich es aufgeschrieben. Kurs. Machst du wieder quasi der Reihe nach. Erste Frage, ist der Begriff Autorenschaft vielleicht besser oder weniger verfänglich als Urheberrecht? Ich denke bei Urheberrecht halt immer, dass dieses Urheberrecht und diese Urschöpfung, das blendet ja aus, dass es halt bei den meisten Sachen, die wir heute unter Urheberrecht sehen, diese Urschöpfung gar nicht gibt. Das ist nicht jemand, der von Null halt was schafft, sondern meistens ist es mehr Kombinationen. Und ist der Begriff Autorenschaft in dem Zusammenhang dann auch, weil er quasi rechtlich nicht so verfänglich ist, nicht ein besserer. Das ist meine erste Frage. Meine zweite Frage ist vielleicht so offensichtlich, dass man es gar nicht sagen muss, aber wir befinden uns ja so in den letzten 50 Jahren auf einem ganz starken Vektor weg von den materiellen hin zu den immateriellen Gütern, wenn es um die quasi relevanten Aspekte der Ökonomie, die wir sie im Moment haben, halt geht. Das ist ja was genau diese Sachen eigentlich total beschleunigen müsste. So, Macht es Sinn, das so zu sehen, oder ist das eine sehr eurozentristische Sicht? Also uns interessiert mittlerweile abonnierbares Privatfernsehen einfach mehr als unser Essen, da können wir uns bereits sehr viel Luxus leisten. Ist aber vielleicht in anderen Weltregionen also zum einen, also das ist eigentlich meine Hauptfrage, dieser Vektor zum Immateriellen, ist das was, was man so verallgemeinern und auch strategisch benutzen sollte? Also während dieser Diskussion, was du aufgebracht hast mit der Frage, die sich hier immer ergeben hat, ist, wie kann eben öffentliches Eigentum anders dargestellt werden als staatliches Eigentum? Für die meisten Leute ist es ja gleichbedeutend, dass sie eben öffentliches Eigentum ist. Und das ist halt genau die Kernfrage eigentlich für eine weitere Entwicklung der Gesellschaft. Ich würde aber dafür plädieren, diese Betrachtung aus dem Rahmen von dieser Agenda rauszulegen, weil da sicherlich noch eine Menge andere Leute mit reinspielen, die jetzt hier nicht verankert wären. Also ich bin dafür, die Frage mal ein bisschen weiter zu betrachten und auch quasi als Output von dieser Veranstaltung mitzunehmen und das in einen breiteren Diskurs zu stellen. Ich würde es aber nicht gerne haben wollen, dass das Teil von dieser Energie ist, weil es ist ein großes Thema, da werden Sachen mit reinfließen, den Rahmen von dem, was wir hier leisten können, weit total sprengen werden. Also ich würde es als Anregung auf jeden Fall mit raus, aber ich würde es nicht hier betreiben. So. Also das finde ich gerade eine spannende Geschichte, weil sich dadurch eigentlich ergeben wird, dass diese Weiterentwicklung der Produktivkräfte, die wir gerade hier in dieser Gesellschaft ja haben, eben zum Beispiel Papierwaren und stofflichen Waren, die Möglichkeit geben würde, zum Beispiel über so eine Peer-Produktion tatsächlich eine ganz andere Form von Produktion eben zu schaffen, die Voraussetzung ist. Das auch anders zu verteilen, das finde ich sehr spannend. Christian? Ja, zum Thema, weil mein Nachbar vorhin gefragt hatte, hier noch einen Hinweis, eine Webseite, nämlich dazu dieses Buch, was Stefan da zeigt, Wen gehört die Welt, das ist ja von Silke Helfrich und die hat auch einen sehr guten Blog, also eine sehr gute Webseite, wo sie regelmäßig über von einem Bücher schreibt, nämlich commonsblog.de, also commons plus blog wie lehrerblog.de und da hat sie halt regelmäßig so dieses Thema Gemeingüter und was sie halt versucht, eigentlich gerade mit der Gemeingüterperspektive, was ihr da sehr wichtig ist, ich denke zu Recht, ist weg von diesem Digitalen rauszustellen, dass es da halt eine große gemeinschaftliche Interesse gibt aus eigentlich unterschiedlichen Bereichen. Also einmal hier das, der ganze Bereich der digitalen Politik. So, wem gehört das Eigentum, wem gehört das Wissen, wer kann kontrollieren, wie das mit Software passiert, was Patentwesen betrifft, soll es Patente geben, worauf soll es Patente geben. Also da sich für die Gemeingüterperspektive stark zu machen, aber eben zweitens auch im Bereich der Umwelt- und Klimapolitik, dass die Vernutzung von natürlichen Ressourcen oder die Zerstörung des Klimas eben auch Gemeingüterfragen sind, weil das eigentlich Gemeingüter sind oder als Gemeingüter betrachtet werden müssen, damit es funktioniert. Und dann auch so eine Frage der sozialen Politik als dritte Perspektive, also wer ist von der Ressourcennutzung da einfach auch von der Teilhabe an der Gesellschaft ausgeschlossen. Also sie versucht sich da diese Trennung zwischen Digitalem und Nicht-Digitalem gerade zu überwinden und da dieses Buch halt auch in ihrem Blog dazu, da gibt es einige sehr gute Beiträge. Und auch für das, was wir beschreiben unter Peer-Produktion, Peer-Economy, also die Generalisierung von dieser Art und Weise, wie freie Software produziert wird auf die wirtschaftliche Welt, da ist halt auch dieser Begriff der Gemeingüter eigentlich ganz entscheidend, dass man sagt, ja gut, einerseits haben wir ja das Wissen, das ist heute meist geheim, dass eben das Wissen, wie zum Beispiel Computer produziert werden, geteilt wird mit allen. Zweitens aber, dass die Produktionsanlagen letztlich dann auch Gemeingüter werden, also nicht wie im Realsozialismus versucht wurde, die Produktionsmittel zu verstaatlichen, aber die Produktionsmittel eben gemeinschaftlich zu betreiben als neue gesellschaftliche Form, eben das, was ja, Stefan beschreibt, kommen es auch in der Produktionsmittelproduktion und Verwaltung als gemeinschaftliche Form. Deswegen halte ich das Thema Commons auch für sehr wichtig. Und also ich weiß von den Linken, von den Grünen, dass eben die wahrscheinlich oder die Böll-Stiftung der Grünen, die werden wahrscheinlich nächstes Jahr was zum Thema Commons machen, was Silke da organisieren will. Und von daher sicher für die Linkspartei. Partei auch ein System haben, was sie nicht ganz an die Konkurrenz abgeben sollte. Okay, dann will jetzt noch Hans, und wenn es keine Meldung gibt, würde ich die Liste schließen, dann kann Stefan noch mal was sagen und dann können wir vielleicht noch kurz zum Positionspapier und dann füttern. Hans? Ja, also ich finde die Diskussion auch sehr spannend. Ich fand, es hat auch sehr viele Sachen klar dargestellt. Aber ich würde mich insgesamt Regina anschließen, dass es schon was ist, sage ich jetzt mal, was wir halt als AG auch nicht alleine stellen können. Also ich denke, was man, wo die Hauptmöglichkeiten jetzt bei der AG liegen, eher, dass man zum Beispiel in einer bestimmten Frage wie freie Software oder sowas da sozusagen als Expertengremium in der Partei gilt und darüber dann halt auch relativ viel Einfluss nehmen kann, hoffentlich, auf die Politik. Aber dass man, was diese ganzen grundsätzlichen Diskussionen über Produktion angeht, da dass die Diskussion muss man in anderen Rahmen und mit anderen Leuten, denke ich, auch führen, weil ich fand das jetzt sehr einleuchtend, aber ich glaube halt, wenn wir jetzt einfach als AG irgendwie so ein Positionspapier zur Strategie mit Gemeingütern im 21. Jahrhundert, so eine neue Orientierung für die Linke rausbringen, glaube ich eher, dass es halt, ich glaube, da sollten wir vielleicht überlegen, also gut angesprochen, ob wir vielleicht mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung oder ob wir als AG uns auch beteiligen, ansonsten wie einer größeren Veranstaltung oder Kongress oder am Wochenende, und ich weiß, es gibt auch noch andere Strömungen und Leute in der Partei, die sich auch Gedanken machen, nur die emanzipatorische Linke oder sowas, was es vielleicht für mögliche Projekte gibt, die man in Zukunft dann machen kann. Aber dass wir erstmal versuchen, jetzt zum konkreten Thema Freie Software irgendwie eine Positionspapier oder eine Beschlussvorlage oder sowas zu entwickeln. Oder? Geht das schon zum Beispiel? Darf ich noch direkt dazu ganz kurz? Ja, also, ich meinte es eigentlich auch nicht so, dass ich mir wünschen würde, dass wir da jetzt direkt ein Positionspapier oder ein Manifest erarbeiten, sondern einfach, dass es doch schön wäre, als AG eine Veranstaltung zu dem Thema, sei es als Kongress oder als Bildungswochenende, mit anzuschieben. Und natürlich soll es offen sein und andere Leute, die zu dem Thema arbeiten, also mit einschließen oder einladen. Also das war wirklich mein Vorschlag. Na, dazu nur nochmal die Anmerkung, dass ihr die Stiftung zumindest nächstes Jahr einen Kongress machen wollt, also auf jeden Fall zu freier Software und so weiter. Jetzt ist die Frage, ob man sozusagen extra noch einen Kongress macht, speziell zu dem Thema, oder ob man ihn vielleicht sogar dann da einklinken kann mit dem Thema gemeinsam. Stefan, Autorenschaft besser als Urheberschaft? Ja, unbedingt. Oh, jetzt habe ich. Hat genau das Problem benannt. Urheber als sozusagen der Schöpfer aus dem Null, das ist natürlich völliger Quark. Autorenschaft, ja. Tendenz weg von stofflichen zu nichtstofflichen Gütern, ist das etwas, worauf wir setzen können? Ich würde den Fokus gerne verschieben und würde das nicht als solches nehmen, sondern worauf ich den Fokus verschieben möchte, ist, dass es eine Tendenz zur Infrastrukturalisierung von Produktionen gibt. Und diese Infrastrukturalisierung hat als Backbone, wenn man so will, auch die ganzen digitalen Netze und die ganze digitale Technologie, weil die nämlich eine Kompatibilitätstechnologie ist, bestimmte bisher getrennte Produktionsformen zusammenzufügen und immer mehr in die Infrastruktur zu packen. Eine spannende theoretische Diskussion, weil nämlich Infrastruktur für den Kapitalismus immer heißt, allgemein verfügbar, keine Wertschöpfungsbasis mehr. Commodity auf Englisch, ne? Ist das besser? Commodity ist erstmal Ware, ne? Ja, aber das ist halt Ware mit Commodity, na okay. Also, müsste man auch mal im Einzelnen diskutieren. Also da hängt auch eine interessante theoretische Frage dran. Und diese Tendenz zur Infrastrukturalisierung, die finde ich, gilt es zu unterstützen. Und ob das am Schluss heißt, dass man wirklich noch diese Art der Massenproduktion hat, würde ich mir keine Wette drauf abgeben. Also ich kann mir auch andere Formen der sozusagen Integration von Produktionsweisen vorstellen, die einerseits ein hohes Maß an Effizienz haben und andererseits ein hohes Maß an Dezentralität haben. Hat das Kapital übrigens auch schon erkannt und entsprechend umgesetzt. Dann wollte ich kurz darauf hinweisen, dass vielleicht im nächsten Jahr der BUKO, Bundeskongress entwicklungspolitischer Gruppen, hieß das früher, zum Thema Gemeingüter möglicherweise auch stattfindet. Im Mai oder so ist das. Gemeingüter, kann man das innerhalb der Linkspartei irgendwie voranbringen? Naja, wenn man so Parteiarbeit macht, muss man immer fragen, was gibt es da für Bündnispartner innerhalb der Partei? Und da würde ich mal gucken, weil es gibt nämlich doch etliche Leute, die sozusagen aus einer etwas anderen Annäherung sich auch innerhalb der Linkspartei, so beobachte ich das zumindest, beschäftigen. Die haben mehr diesen Begriff des Öffentlichen im Vordergrund. Das hat was mit der Tradition der, ich sag mal jetzt, Arbeiterbewegung und so zu tun und dieser Vorstellungen, wenn man über die Produktionsmittel verfügen, also wenn man Kollektiveigentum und dann ist es das. Und jetzt so Privat-Staat-Dichotomie, also, aber da gibt es auch sozusagen eine Möglichkeit, dieses Thema, dass da noch ein bisschen was dazwischen ist oder mehr ist, da gibt es Andockpunkte. Kannst du das kaum konkreter machen? Das war jetzt ein bisschen nebulös. Auch innerhalb der Rosa-Luxemburg-Stiftung zum Beispiel würde ich mal Rainer Rilling ansprechen. Manifest gibt es schon zwei zu dem Thema. Das eine hat, wurde auf dem Weltsozialforum in Belém, in Brasilien, auf dem letzten Weltsozialforum verabschiedet zum Thema Gemeingüter. Wahrscheinlich ziemlich unbekannt, hat auch keine große Popularität, aber ich denke mal, dass das nächste Weltsozialforum dann wieder darauf aufsetzen wird und auch dort das Thema eine größere Rolle spielt. Also vielleicht mal angucken. Gibt es in vielen Sprachen übersetzt. Und ein zweites Manifest, wo auch Christian beteiligt war, ist aus dem Allmende-Salon der Heinrich-Böll-Stiftung hervorgegangen, was auch wirklich einen Konsenscharakter hat. Also da sind auch Personen dran beteiligt gewesen, die explizit nicht links sind, sage ich es mal vorsichtig so. Aber das Thema Commons ist eben auch aus einer wertekonservativen Position aus zu betreiben, nämlich Erhaltung der Schöpfung und so weiter. Auch deswegen finde ich das ziemlich interessant, dass da auf einmal bestimmte Gräben überbrückbar wurden, wenn man bestimmte Klingelwörter dann weglässt oder so, wenn Leute allergisch reagieren. Also eine neue Form von Bündnispartnerschaft ist da auch möglich. Ja, das war's.